Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Problem Datenschutz, wenn die Welt gläsern wird, das ist unser Thema heute bei Radiowissen. Unser Studiogast ist ein international renommierter Strafrechtler, der sich beruflich lange mit dem Thema Datenschutz auseinandergesetzt hat, alleine 12 Jahre lang als Richter am Bundesverfassungsgericht. Professor Winfried Hassemer. Herr Professor Hassemer, guten Tag. Da, Frau Rowe. Professor Hassemer, im Moment werden gerade Internetseiten wie Street View, aber auch Facebook diskutiert. Wie sehr ist unsere Datensicherheit und damit vielleicht auch die Demokratie durch wirtschaftliche Interessen gefährdet? Also es ist klar, dass das erhebliche wirtschaftliche Interessen sind, die das Ganze steuern. Ich rechne damit, dass dieses wirtschaftliche Interesse noch zunehmen wird. Das ist nicht etwas ganz Neues im Datenschutz, aber es ist doch in dieser Massierung so bisher nicht gewesen. Hinter diesen großen Unternehmen, die Daten verarbeiten, stehen wirtschaftliche Interessen, aber nicht nur wirtschaftliche Interessen, denke ich. Es sind auch soziale Interessen. Und je mehr sich diese Interessen durchsetzen, desto eher muss man gewärtig sein, dass der Datenschutz, so wie wir ihn bisher gekannt haben, sich zumindest ändert. Wozu das führt, ist schwer zu prognostizieren. Wie weit hat er sich denn schon geändert in den letzten Jahren? Gewaltig. Der Datenschutz ist bei uns ein Problem und eine Institution seit den 80er Jahren, letzten Jahrhunderts. Und er hat mit zwei massiven Täuschungen begonnen. Das eine ist, man hat geglaubt, Datenschutz ist nur ein Problem, das der Staat verursacht. Und das zweite war, der Staat wird die Datenverarbeitung an bestimmten zentralen Orten erledigen. Das war beides falsch. Datenschutz ist ein Problem mittlerweile, das vor allem von Privaten geschaffen wird, von uns allen. Und es ist keineswegs so, dass die Datenverarbeitung an bestimmten Orten stattfindet. Das hat jeder in der Tasche. So alt ist der Datenschutz, so hat er sich auch gewandelt. Mittlerweile ist klar, dass der private Datenschutz eigentlich wichtiger ist als der staatliche, jedenfalls genauso wichtig. Und es ist klar, dass man sich um die einzelnen kleinen Datenverarbeiter, also um uns alle, kümmern muss. Wie viel Kontrolle darf denn der Staat laut Grundgesetz ausüben und wo sind die Grenzen? Dafür gibt es eine klare Antwort, die man leicht auslegen kann. Er darf so viel an Datenverarbeitung veranstalten, wie sie erforderlich ist, damit der Staat überleben kann. Ja gut, jetzt ist die Frage natürlich, was heißt erforderlich? Aber man hat erstmal doch so einen Rahmen und man sieht an der Formulierung auch, dass der Datenschutz doch etwas auch mit Staatsinteresse zu tun hat und dass auch die Grenzen dieses Staatsinteresses die Grenzen von Datenschutz sein können. Inwieweit haben wir denn dem Staat vielleicht selbst auch schon zu viel Macht gegeben, erwarten zu viel von Vater Staat, dass er das alles für uns regelt? Darüber streiten die Leute und dieser Streit ist auch in Ordnung. Es gibt Leute, die sagen, der Staat weiß noch viel zu wenig, er kann viel zu wenig regieren, er kann viel zu wenig organisieren. Es gibt andere, zu denen zähle ich mich eher, die sagen, wir haben seit langer Zeit eine Sicherheitsgesellschaft, wir haben seit langer Zeit die Erfahrung, dass unsere Freiheit eher nicht so zentral wichtig ist, auch nicht in den Augen der Bevölkerung. Und deshalb lohnt es sich darum zu streiten, dass der Datenschutz zunimmt und die Datenverarbeitung ab. Datenschutz ist ja mittlerweile auch international ein ganz großes Thema. Der 11. September hat unsere Welt, aber auch den Datenschutz wahrscheinlich verändert. Was würden Sie sagen, wo sind da die neuen Herausforderungen, gerade wenn wir uns Europa angucken? Ich glaube, der 11. September hat keine neuen Herausforderungen gemacht. Das, was dort passiert ist, als Reaktion auf diese furchtbaren Anschläge, das gab es der Sache nach schon vorher. Also man hat eine, sagen wir mal, Verschärfung des Sicherheitsaspekts schon seit langer Zeit gehabt. Man hat die Kontrollbedürfnisse des Staates verstärkt. Das ist alles nichts Neues. Es hat sich nur intensiviert, das wird man sagen dürfen, aber ganz neu war das nicht. Der Datenschutz ist genauso wie die Datenverarbeitung, wenn sie überhaupt funktioniert, international. Sie ist ein Rechtsphänomen, also ein Phänomen, das auch und vor allem durch Recht geregelt wird. Das bedeutet bei uns, es ist auch ein europäisches Phänomen, weil wir in diesem Bereich nicht mehr selbstständig und gewissermaßen alleinständig sind, sondern wir sind auch abhängig von den Entwicklungen in Europa. Und dabei darf man vielleicht mal als Fußnote vermerken, dass der deutsche Datenschutz schon ein ganz gutes Exportgut gewesen ist und auch heute noch ist. Das heißt, bei uns war es relativ früh und es war relativ intensiv mit dem Gefühl, man muss mit den Daten vorsichtig umgehen. Insofern sind wir gut aufgestellt, auch in Bezug auf europäische Organe. Mhm. Greift das gut zusammen? Ja, das glaube ich. Jedenfalls im Bereich des Rechts, also solange man rechtlich regelt. Ob das in all den Bereichen so ist, die erst noch einer rechtlichen oder einer funktionierenden rechtlichen Regelung bedürfen, weiß ich nicht. Wenn Sie unser Verhältnis, mit unser meine ich jetzt mal das Europäische, wenn Sie unser Verhältnis zu den USA angucken, da kann man keineswegs sagen, dass das so reibungslos verläuft. Inwiefern? Die nordamerikanische Rechtskultur hat ein anderes Verständnis von Datenschutz als wir. Einzelheiten lassen wir mal dahingestellt, aber das Ergebnis stimmt. Und wer die Zeitungen liest und Radio hört, der wird gut darüber unterrichtet, dass es immer wieder Reibungen gibt in der Richtung, dass die USA gerne mehr Daten verarbeiten würden, dass sie rechtliche Regelungen eher scheuen, dass ökonomische Interessen dort eher im Vordergrund steht, während das in Europa und insbesondere in Deutschland gerade andersherum ist. Als Stichwort wäre da zum Beispiel ja das SWIFT-Abkommen zu nennen, also die Weitergabe von sensiblen Bankdaten an die USA. Ja, zum Beispiel. Professor Hassemer, vielen herzlichen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch weiter über Fragen des Datenschutzes, vor allem im Zusammenhang mit der Volkszählung, mit der wir uns jetzt noch etwas näher beschäftigen wollen. Am 9. Mai könnte also auch bei Ihnen jemand an die Haustür klopfen, dann wissen Sie Bescheid. Wolfgang Schrake war das über die Geschichte der Volkszählung. Unser Studiogast heute zum Thema Datenschutz ist Professor Winfried Hassemer, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Herr Professor Hassemer, wie gläsern sind wir denn mittlerweile wirklich? Also ich glaube, wir sind sehr gläsern. Wir wissen keine Einzelheiten, zum großen Teil, was das konkret bedeutet. Und ich bin mir, und das ist das Schlimmste, eigentlich gar nicht sicher, ob das so viele Leute noch aufregt, dass sie immer gläserner werden. Ich habe eher den Eindruck, das regt immer weniger Leute auf, wenn ich mich so umgucke. Wann dürfen denn Kontrollorgane wie die Polizei oder der Verfassungsschutz denn grundsätzlich auf unsere Daten zugreifen? Immer dann, wenn das gesetzlich erlaubt ist. Der Hintergrund ist der, Zugriff auf Daten ist nicht immer vielleicht in alltäglichen Zusammenhängen, aber doch in den Zusammenhängen, über die wir beide jetzt reden, ein Eingriff. Und zwar ein Eingriff in ein Grundrecht, ein Informationseingriff, wie wir sagen. Und ein solcher Eingriff braucht eine gesetzliche Grundlage. Diese gesetzliche Grundlage muss mehrere Eigenschaften haben, die muss zum Beispiel bestimmt sein, die muss genau sein. Da muss der Bürger verstehen, was da eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und sie muss insbesondere verhältnismäßig sein. Das heißt, sie darf nicht über eine bestimmte Eingriffsgrenze hinausgehen. Und was darüber hinausgeht oder nicht, ist normalerweise gesetzlich bestimmt. Setzt aber voraus, dass die Eingriffstiefe und das die Berechtigung des Interesses, das dabei verfolgt wird, in einem angemessenen Verhältnis stehen. So ist die Tradition unserer Grundrechte und Grundrechtseingriffe. Und so hat es bisher auch gut funktioniert. Wo sehen Sie denn für die Zukunft die Gefahren? Die Gefahr sehe ich eigentlich weniger in gesetzlichen Regelungen. Ich glaube, wir sind eine aufmerksame Gesellschaft und wir sind auch ein aufmerksamer Staat, jedenfalls in Bezug auf den Datenschutz. Das macht mir eigentlich weniger Sorgen. Wenn da Unregelmäßigkeiten passieren oder sogar etwas Schlimmeres, glaube ich, steht es alsbald in den Medien und es geht allgemein eine Diskussion darüber los. Das ist mir in meinen Augen nicht das Problem. Das Problem für mich langfristig jedenfalls ist es, dass wir unseren Begriff von Privatheit ändern, vielleicht sogar verlieren. Es geht ja hier um Privatheit als Grundrecht. Die Datenverarbeitung und die Datenerhebung greift in Privatheit ein. Und das war in den 80er Jahren, als das Bundesverfassungsgericht dieses Grundrecht gehoben hat, glaube ich, etwas ganz anderes, was wir unter Privatheit verstanden haben. Jedenfalls haben die öffentlichen Diskutanten ganz andere Sachen vorgetragen. Mittlerweile sehe ich, dass Leute sich ins Facebook stellen oder dass sie im Zug telefonieren oder was weiß ich was alles machen. Das sind alles Situationen, in denen die handelnden Personen, auf Deutsch die Bürger, gar nicht mehr verstehen und auch nicht verstehen wollen und es vielleicht auch gar nicht sehen wollen und vielleicht sogar Recht haben, dass das alles noch mit der Privatheit zu tun hat, weswegen wir eigentlich den Datenschutz haben. Also müssten die Bürger eigentlich vor sich selbst geschützt werden? Weiß ich nicht. Vielleicht wäre es nur so, dass man mal als Medium oder als Professor zuschaut, wie die Leute denn ihre Privatheit überhaupt leben. Man sollte sie ja nicht vielleicht gleich belehren, sondern man sollte sich selbst belehren lassen. Möglicherweise ist es ja so, dass diese furchtbaren Dinger, die in Facebook alle drinstehen und die noch nach 700 Jahren lesbar sein sollen, dass die nach einiger Zeit gar nicht mehr so wichtig sind, weil sich das als ein Brauch in unserer Gesellschaft durchgesetzt hat. Dass also die Personaler auch nicht mehr zuerst da reingucken, weil sie sagen, naja gut, das wissen wir doch, dass Leute solchen Mist machen und deshalb müssen wir nicht gleich denken, das charakterisiert deren Persönlichkeit. Was ich damit sagen will, ist, wenn sich der Begriff, die Empfindung, das Phänomen der Privatheit ändert, dann ist es vielleicht völlig in Ordnung. Aber dann brauchen wir auch ein neues Verständnis von Datenschutz. Das ist das Problem. Wenn wir zum Beispiel WikiLeaks angucken, da werden sensible militärische, diplomatische Daten ins Netz gestellt. Da geht das ja schon weit über die Privatheit, die Sie gerade erwähnen, hinaus und bekommt eigentlich die Dimension einer internationalen, auch durchaus Gefährdung. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich, wie Sie das gerade formuliert haben. Ich glaube, WikiLeaks ist nicht nur der Versuch, Geld zu verdienen und ist nicht nur Versuch, irgendetwas anzuschwärzen, sondern WikiLeaks ist auch der Versuch, eine neue Welt zu machen. Und zwar eine neue Privatwelt, also zu sagen und durchzusetzen, Schweinereien dürfen nicht geheim bleiben. Geheimes darf auch nicht einfach abgeschottet werden von der Öffentlichkeit, sondern, das ist, glaube ich, die Botschaft, wir müssen alles das, was bisher Geheimniskrämerei war, da müssen wir hineinleuchten. Das müssen wir verändern. Und das verändert natürlich unsere Welt. Nicht nur die Welt des Militärs, sondern auch die Welt der Familie, die Welt Arzt-Patient-Verhältnis, was weiß ich eigentlich. Alles das sind neue Ansätze von Privatheit. Professor Winfried Hassemer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Winfried Hassemer war lange Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht und hat sich als Rechtswissenschaftler intensiv mit den Fragen des Datenschutzes beschäftigt. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, danke.